Die unglaubliche Geschichte auf Bayern 1. Haben wir uns das nicht alle schon einmal vorgestellt? Wie es wohl wäre, ein anderer Mensch zu sein? Das eigene Leben einzutauschen gegen eines, in dem wir Glück und Zufriedenheit im Überfluss erfahren? Für die meisten von uns ist das nicht mehr als ein schöner Tagtraum. Wie gesagt, für die meisten. Bertrand Gere traut ihren Augen nicht. Ist er es wirklich? Kann das sein? Ja, er muss es sein. 8 Jahre lang war ihr Ehemann wie vom Erdboden verschwunden. Und jetzt steht er vor ihr. Zurückgekehrt in das kleine Dorf im Süden Frankreichs, das er damals im Jahre 1548 verlassen hatte. Und was er für Geschichten zu erzählen hat, dieser Martin Gere. Und an wie viele Einzelheiten aus seinem alten Leben er sich erinnern kann. Ja, er muss es einfach sein. Davon sind seine Ehefrau, seine 4 Schwestern und die meisten Dorfbewohner überzeugt. Doch dieser Martin Gere ist nicht der, der er vorgibt zu sein. Sein wirklicher Name ist Arnaud Dutil. Er ist in die Rolle des anderen geschlüpft, nachdem er in der weiteren Umgebung des Dorfes mehrmals mit Martin Gere verwechselt worden war. Die Details über dessen Lebensumstände beschafft er sich mit Hilfe von 2 Komplizen. Das genügt, um selbst die Familie des echten Martin Gere zu täuschen. 3 Jahre spielt der Doppelgänger seine Rolle als Ehemann und Vater und zeugt in dieser Zeit selbst 2 Kinder. Ein Onkel allerdings ist misstrauisch geworden. Er bringt schließlich ein Gerichtsverfahren in Gang, in dem sich der falsche Martin Gere wegen Ehebruchs und Betrugs verantworten muss. Doch der Hochstapler verteidigt sich geschickt. Weil auch die Ehefrau noch immer an ihn glaubt, sind die Richter fast schon von seiner Unschuld überzeugt. Da taucht plötzlich der echte Martin Gere im Gerichtssaal auf. Er hatte Jahre als Söldner im Ausland verbracht und dort von dem Prozess gehört. Nach seiner Aussage besteht kein Zweifel mehr an der Schuld des Angeklagten. Der falsche Martin Gere wird zum Tode verurteilt und gehängt. Demonstrativ vor dem Haus des Mannes, dessen Identität er geraubt hatte. Die unglaubliche Geschichte. Immer sonntags um 7:45 und um 16:45. Exklusiv auf Bayern 1.